Meine Damen und Herren, während wir hier heute unsere Kundgebung abhalten, gehen auch die Verhandlungen mit dem iranischen Regime über das Atomprogramm weiter, nicht zweifeln. Und auch in Teheran im Iran beging man gestern den Kutzer. Dabei, kurz nur zur Erinnerung, steht auf Arabisch für Jerusalem. Und er wurde, dieser Kurztag, vom iranischen Revolutionsführer Khomeini 1979 als politischer Kampftag eingeführt, um die Zerstörung Israels zu propagieren und weltweit um dieses Ziel zu werben. Bei den staatlich inszenierten Großkundgebungen in Teheran und anderen iranischen Städten werden israelische und amerikanische Flaggen verbrannt und mit Parolen wie Tod Israel zum Genozid aufgerufen. Auch in Wien wird seit Jahren der Kurztag begangen und so wird auch in diesem Jahr in der österreichischen Hauptstadt mit ihrer langen antisemitischen Geschichte zur Zerstörung der größten jüdischen Gemeinschaft aufgerufen, nämlich Israel. Hier natürlich nicht wie in Teheran mit Tod Israel rufen, aber natürlich verpackt in einem Jargon, der irgendwie für die europäischen Ohren ein bisschen angenehmer klingt. Das Ziel der Vernichtung Israels ist in der islamistischen Ideologie des iranischen Regimes zentral. Es eint die unterschiedlichen Fraktionen im Machtgefüge des iranischen Regimes, die Hardliner und die, die im Westen als moderat bezeichnet werden. Der Kurzmarsch in Wien ist nicht bloß eine kleine Demonstration von einem Wiener Bündnis, sondern eine Machtdemonstration des iranischen Regimes in Europa. Er wird organisiert von dem Regime nahestehenden Kreisen, die getarnt als Moschee, Kultur oder sonstigen Einrichtungen sind. Und hier ist die Politik ganz eindeutig und ganz klar gefordert, ganz genau hinzusehen, statt zu kuscheln oder wegzuschauen. Meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, auch in Wien wird bei dem Kurzmarsch die Fahne der Terrororganisation Hisbollah, die vom Iran finanziert wird, mitgeführt. Diese Hisbollah ist weltweit verantwortlich für gezielte Anschläge auf Jüdinnen und Juden. Das Innenministerium registrierte im Vorjahr beim Kurzmarsch auch Dschihad-Fahnen und antisemitische Transparente wie boykottiert das Vierte Reich, Zionisten sind gleich Nazis. Wo auch Transparente mitgeführt wurden, auf denen der Davidstern zum Hakenkreuz abgeändert wurde. Daher ist es so wichtig, liebe Freundinnen und Freunde, dass ein breites gesellschaftliches Spektrum zu Protesten gegen den Kurzmarsch aufruft und der islamistischen, antisemitischen, homophoben, frauenfeindlichen, kurz menschenfeindlichen Propaganda und Praxis des iranischen Regimes entgegentritt. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben auch sicher gestern mitbekommen, weil die Medien sehr groß darüber berichtet hatten und auch politische Parteien in Wien sich mittlerweile dazu geäußert haben, die Veranstalter dieses Kurzmarsch haben auf ihrer Facebook-Seite gestern zum Judenmord aufgerufen. Es wurde eine Karikatur dort gepostet mit der Überschrift: Jeder Muslim bekommt einen Kübel Wasser, und so wurde aufgerufen, einen Juden, der auf dieser Karikatur zu sehen war, zu ertränken. Der Club der Freunde Israels, der unsere heutige Kundgebung unterstützt, hat darauf gestern hingewiesen. Ich zitiere aus der Aussendung: Jeder Muslim bekommt einen Kübel Wasser. Damit ruft die Facebook-Seite Al-Quds-Tag 2015 zum Mord an Juden und zur Vernichtung Israels auf. Bebildert wird der Satz mit einer Karikatur, in der Muslime einen Juden in einer Grube ertränken. Dani Kapp, der Sprecher des Clubs der Freunde Israels, sagt: Die Politik muss endlich handeln und gegen diese antisemitische Hetze vorgehen. Der alljährliche Aufmarsch zum Mord an Juden und zur Vernichtung Israels beim Al-Quds-Tag kommt dem Aufruf zu einem zweiten Holocaust gleich. Die österreichische Exekutive muss umgehend gegen diese Hetzer vorgehen, anstatt ihnen auch noch eine breite Plattform mittels eines Marsches durch Wien zu bieten. Applaus Daraufhin haben sich zahlreiche, eigentlich alle Parteien in Aussendungen zu diesem furchtbaren Vorfall geäußert. Ich darf kurz daraus zitieren. Die SPÖ, der SPÖ-Gemeinderat Florian Schütz sagt, die Al-Quds-Demo ist eine Schande für Wien. Entsetzen bei der SPÖ über antisemitische Al-Quds-Demo in Wien. Die ÖVP sagt, nämlich der Landesparteiobmann Juratska, in Wien ist kein Platz für Antisemitismus. Der kolportierte Aufruf zum Mord an Juden und zur Vernichtung Israels darf nicht toleriert werden. Auch die Grünen äußerten sich gestern. Wir werden auch noch Markus Schreuder von den Grünen hier später hören. Deswegen möchte ich hier auch nicht vorgreifen. Die Grünen haben auch als Erste hingewiesen auf diesen Skandal und haben auch die Innenministerin aufgefordert, zu überprüfen, ob so ein Marsch in Wien überhaupt stattfinden kann. Auch die NEOS haben sich geäußert, der Antisemitismus des Al-Quds-Marsches ist auf das Schärfste zu verurteilen. Hass und Hetze dürfen keine öffentliche Plattform haben. Meine lieben Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es geht auch darum, hier heute Solidarität mit den Menschen im Iran zu zeigen. Mit denjenigen, die wie die Kurden im Nordiran gegen das Regime kämpfen. Und mit denjenigen, die sich dem Terror des Regimes nicht unterwerfen wollen. Das zu locker sitzende Schleier, Gelfrisuren oder den Besitz von Hunden bestraft. Und indem die jungen Menschen, die ein Video zum Popsong Happy von Pharrell Williams drehten, letztes Jahr im Gefängnis landeten. Darum sagen wir, Solidarität mit der Freiheitsbewegung im Iran und der säkularen Opposition im Iran und im Exil. Solidarität mit Israel gegen jeden Antisemitismus. Kein Staatsbesuch bei antisemitischen Regimes. Sie wissen sicher, der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer möchte unbedingt der erste europäische Staatschef seit 2005 sein, der dem iranischen Regime seine Aufwartung macht. Keine Geschäfte mit Holocaust-Leugnern. Und für ein Totalverbot der Terrororganisation Hisbollah in Europa. Nur noch gleich weitergeben an den ersten Redner auf unserer Kundgebung. Es ist Markus Schreuder, grüner Bundesrat und Bundessprecher der Grünen anderswo. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Nachmittag. Eigentlich sollten wir ja alle gemeinsam wirklich gegen Menschenrechtsverletzungen demonstrieren. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viele Menschen gegen Gräueltaten in Syrien, im Irak oder gegen das islamische Regime, des islamischen Staates demonstrieren würden und nicht gegen Israel. Aber leider meinen manche auch in Wien, an einem Schabbat am Stadttempel vorbeiziehen zu müssen, um gegen Israel zu demonstrieren. Was ich nur und ausschließlich als antisemitisch bezeichnen kann. Und nach den gestrigen Vorfällen, nach dem gestrigen Grafik, die ja eindeutig von einem Administrator der Seite des Al-Quds-Tages gepostet worden ist, ist Völkermord tatsächlich in den Köpfen dieser Leute. Und die gehen heute durch Wien, am Schabbat, am Stadttempel vorbei. Ich sage, Frau Innenministerin, Sie haben so oft Bannmeilen gemacht. Wir dürfen nicht gegen Rechtsextreme vor der Hofburg demonstrieren, wenn die dort ihren Ball feiern, aber die dürfen am Stadttempel vorbeigehen. Ich sage nein, das darf nicht sein. Die gesamte österreichische Politik, die gesamte europäische Politik ist gefordert, gemeinsam Schulter an Schulter gegen Antisemitismus einzustehen. Das passiert noch viel zu wenig. Antisemitische Gewalt vermehrt sich in ganz Europa. Da darf man nicht nur zusehen. Da muss gehandelt werden. Zum Beispiel gegen diese Al-Quds-Demo heute. Ich finde, ganz egal, ob heute Islamisten oder morgen katholische Fundamentalisten in Tirol wie der Anderl von Rinn Gebete machen, Antisemitismus darf, ob kulturell, ob religiös oder was auch immer der Grund ist, nicht stattfinden. Wir müssen gemeinsam dagegen aufstehen. Bekämpfen wir Antisemitismus, bis er endgültig verschwunden ist. Dankeschön. Vielen Dank, Markus Schreuder, für deinen Appell, den wir natürlich alle hier unterstützen können. Als nächsten Redner darf ich Theo Much von Or Hadash auf die Bühne bitten. Liebe Freunde, wir alle stehen hier geeint im Kampf gegen den heute so virulenten Antisemitismus. Dieser uralte Antisemitismus definiert sich als Hass gegen Juden als Menschen und gegen Judentum als Religion und wird heute oftmals als Antizionismus getarnt. Seit Jahrzehnten spielt der alte christliche Antisemitismus eine nur untergeordnete Rolle. Der heutige Antisemitismus ist ein islamischer oder islamistischer Antisemitismus, der eine alte Tradition hat und mit dem Ostkonflikt nur sehr indirekt zu tun hat. Dass das keine falsche Behauptung ist, zeigen alle neueren Umfragen unter europäischen Moslems. Unter anderem im Deutschen Institut für Islamfragen, Bielefelder Institut, Amadeus-Antonio-Stiftung, Anti-Defamation League, BZB und so weiter. Demnach sind je nach Land zwischen 40% und 64% der befragten Moslems bekennende Antisemiten. 64% in Österreich. In der gesamten islamischen Welt wird heute gegen Juden gehetzt. In Kindergärten, Schulen, Moscheen, Zeitungen etc. Federführend bei dieser Hetze sind der Iran, der auch offen die Zerstörung Israels fordert und alljährlich eine Konferenz der Holocaust-Leugner organisiert und die Moslembrüder bzw. die Hamas. Hier nenne ich nur den Artikel 7 der Hamas-Charta, der lautet: Es ist Pflicht aller Moslems, Juden zu töten. Nach meinem Verständnis, meine Damen und Herren, müssten alle anständigen Menschen, dazu zähle ich auch die meisten österreichischen Politiker, gegen diesen antisemitischen Terror, gegen diese Hetze vorgehen, auch durch ein Verbot des Al-Quds-Aufmarsch, in dem stets gegen Israel polemisiert wird, die Zerstörung Israels verlangt wird und Antisemitismus gepredigt wird. Ich fordere auch von der Politik eine klare Stellungnahme gegen die Menschenrechtsverletzungen im Iran. Denken wir unter anderem an die blutige Verfolgung der Baha'i, an die Verfolgung der Homosexuellen etc. und gegen den iranischen Antisemitismus der neuerdings lächelnden Ayatollahs. Dieser Protest, und das will ich ganz klar sagen, richtet sich nicht gegen das hochzivilisierte und im Grunde friedliche iranische Volk, sondern nur gegen die demokratiefeindlichen und menschenrechtsverachtenden politischen Anführer des Iran. Danke euch, dass ihr gekommen seid und zugehört habt. Danke. Lieber Dori, vielen Dank für deinen Beitrag. Und ich möchte auch gar nicht lang aufhalten. Als nächste Rednerin wird Simone Rina Hartmann, die Gründerin von Stop the Bomb und ehemalige Vizepräsidentin von United Against Nuclear Iran, sprechen, und zwar auf Englisch. Hello. Thank you all for being here. I was asked to speak in English for all the tourists that hopefully pass by here. I want to thank you for coming here, for being here. I also want to thank the organizers for putting this really important event together, and I'm happy that so many found the way here. Today we come together to protest not only an anti-Semitic rally here in Vienna, but a regime that has murdered thousands of people around the globe and which to this day calls for the annihilation of the Jewish state. The so-called Quds Day was introduced in 1979 by Ayatollah Khomeini following the Islamic Revolution in Iran. The so-called Day for the Liberation of Jerusalem from Zionist occupation has been held annually since then and has become a mass event, calling for what is a key goal of the Iranian regime, the destruction of the State of Israel. While supporters of the Ayatollah regime in Tehran chant "Death to Israel," even as we speak here, this very regime is being courted by Western countries and offered normal relations. Just a few hundred meters from here, the future of the world is being decided. It is an immense irony of history that of all places, the global powers are negotiating the fate of those who are the first line of fire, namely Israel, at the Theodor Herzl Place in Vienna. But this much is clear today. A likely deal with Iran is going to be a bad deal, a very bad deal. Not only will it be insufficient to stop Iran's quest for nuclear weapons, a deal will embolden the Iranian mullahs and further spur their expansive ambitions. For nothing substantial has improved with President Rouhani, who smiles to the world and claims to be a moderate. The Iranian regime's attitude has not changed. The number of executions has dramatically increased under his presidency. Homosexuality is still punishable by death. Women are still forced under the veil. The regime still supports global terrorism and has gained unprecedented influence over events in the Middle East in recent months. And as US Secretary of State Kerry and his Iranian counterpart Zarif smile into the cameras, Iran's president takes part in the anti-Semitic Quds March in Tehran. Rouhani himself has called Israel, and I quote, "an old wound on the body of Islam and a festering tumor." Moreover, just recently, a top advisor to the Supreme Leader Ali Khamenei proclaimed that, and I quote, "Iran has the divine permission to destroy Israel." Even during the nuclear talks, a high-ranking Iranian general declared that Israel's destruction is non-negotiable. These statements are not an exception to the regime's position. These are the regime's positions. By boosting both trade and political cooperation, European countries like Austria have, for the past 36 years, enabled the Iranian regime to continue with its nuclear and its missile program. That the West seems ready now to accept. In a move to get business back on track, Austria's President Heinz Fischer plans to travel to Iran and visit the anti-Semitic regime as the first European head of state since 2005. But whoever is doing business with this regime finances the propaganda of the rulers in Tehran, their regional expansion, and the oppression of the Iranian population. The aggression of the Iranian regime, whose supreme leader has time and again questioned the historical reality of the Holocaust, is not only directed against the Jewish state. subject to its bloody terror are also those Iranians who wish to avoid the oppression of their lives by the regime. Life, liberty, and the pursuit of happiness are scorned by an Iranian regime that promotes death, terror, and the pursuit of violence. Last week, I paid a visit to Auschwitz-Birkenau, where more than 1 million Jews were murdered at the hands of the Germans and their helpers among the nations. At each of the extermination sites, aerial photographs of the camp are on display. Pictures taken by the British and American Air Forces before the liberation of the camp. The world and its leaders knew what was going on, and they didn't act. Today, we know too, we have known for more than 10 years about the dangers of a nuclear Iran. And yet, the international community is about to sign off on an agreement that will plunge not only Israel, but the world into darker times. We must not stand silent in light of such developments. We have a duty to prevent another genocide. Thank you. Thank you very much indeed, Simone, for your very important input here. Und als nächste Sprecherin darf ich zum Mikrofon bitten, Marie-Louise Weißenböck von den Christen an der Seite Israels in Österreich. Al-Quds-Tag ist 1979 von Ayatollah Khomeini ins Leben gerufen worden. Seither wird er weltweit als Tag der Mobilisierung der Muslime gefeiert, bei dem aber auch immer wieder Drohungen gegen Israel ausgesprochen werden. Fakt ist, dass noch vor wenigen Tagen der im Westen als Pragmatiker geltende Ex-Präsident Irans Rafsanjani, der heute Vorsitzender des Schlichtungsrates und Rouhani-Förderer ist, öffentlich meinte, Israel werde bald ausgelöscht werden. Die iranischen Revolutionswächter erklärten die Zerstörung Israels im Vorfeld des diesjährigen Al-Quds-Tages abermals zur obersten Priorität. Laut der iranischen Tanzim News erklärten sie das zionistische Regime zum gemeinsamen Feind der islamischen Nationen und seine Vernichtung eine oberste Priorität der gesamten muslimischen Welt. Und dies, während gleichzeitig in Wien die Verhandlungen zum nuklearen Programm Irans laufen. Al-Quds ist der arabische Name für die Stadt Jerusalem. Offiziell wenden sich die Veranstalter gegen Zionismus und Antisemitismus. Sie fordern die Befreiung Jerusalems und kritisieren die US-amerikanische Unterstützung für Israel. Die Veranstalter betonen dabei die Unterscheidung zwischen Zionisten und Juden, um antisemitische Äußerungen als antizionistisch und damit legitim zu etikettieren. Zur Befreiung Jerusalems aufzurufen, ist verbunden mit dem Aufruf zur Befreiung Palästinas. Sheikh Nimr sagte gestern beim iranischen Al-Quds-Tag, Al-Quds Day is a starting point by which we will free Palestine. Auf der Al-Quds-Facebook-Seite wird Jerusalem bereits als Hauptstadt Palästinas, eine Staates, den es in der Form noch nicht gibt, angeführt. Ein besonderer Fokus gilt Ost-Jerusalem. Seit den Tagen König Davids vor 3000 Jahren der Jerusalem zur Hauptstadt machte, gab es nur zwei Unterbrechungen der jüdischen Präsenz in Jerusalem. Als die Römer die Stadt eroberten und jüdische Präsenz in der Stadt verboten und als Jordanien den Ostteil der Stadt von 1949 bis 1967 annektiert hatte. Damals wurden Juden aus Ostjerusalem vertrieben und in Folge nicht mehr in das annektierte Gebiet reingelassen, wo sich alle ihre heiligen Stätten befinden, die Westmauer als nächster Ort zum ehemaligen Tempel und das alte jüdische Viertel. Seit der Rückeroberung 1967 dürfen Juden, Muslime und Christen frei ihren Glauben ausüben, etwas, das unter jordanischer Herrschaft nicht möglich war. Interessant ist, dass während der Zeit der jordanischen Annexion Jerusalems nie daran gedacht wurde, es zur Hauptstadt eines arabischen Staates zu machen. Verbunden mit dem Aufruf zur Befreiung Palästinas ist es auch interessant zu wissen, dass die PLO, die Palestinian Liberation Organization, im Jahr 1964 von Yasser Arafat gegründet wurde. Also 3 Jahre vor dem Sechstagekrieg, bei dem Israel die Westbank, Gaza und Ostjerusalem eroberte. Nachdem aber im Jahre 1964 die Westbank in jordanischen Händen war und Gaza unter Ägypten, kommt die Frage auf, was wollten sie befreien? Es konnte also nicht nur um diese Gebiete gehen, waren die damals doch in arabischen Händen. Damals wie heute ist der Aufruf zur Befreiung Palästinas ident mit der Vernichtung Israels. Das soll uns allen klar sein. Als Christen in Österreich, die die Wurzeln ihres Glaubens im Judentum wissen, werden wir nicht schweigen, wenn israelfeindliche Slogans in Österreich und auf den Straßen Wiens erklingen, wenn Symbole des Judentums wie der Davidstern in Symbole des Dritten Reiches umgewandelt werden, wenn zur Ermordung der Juden aufgerufen wird mit Karikaturen und anderen Mitteln. Gemeinsam mit diesem Bündnis fordern wir unsere Regierungsmitglieder und unseren Bundespräsidenten auf, keine Staatsbesuche bei antisemitischen Regimes zu machen. Keine Geschäfte mit Holocaust-Leugnern zu machen. Für ein Totalverbot der Terrororganisation Hisbollah in Europa einzutreten und sich klar und unmissverständlich gegen den Al-Quds-Marsch zu positionieren. Dankeschön. Vielen Dank, Marie-Louise Weißenberg von den Christen an der Seite Israels. Und danke auch nochmal, dass du unsere Forderungen, die wir hier heute als Bündnis stellen, wiederholst. Als nächsten Redner darf ich zu mir bitten, den Präsidenten der österreichisch-israelischen Gesellschaft, früher auch hier quasi Hausherr, Bezirksvorsteher des ersten Bezirkes von der ÖVP, Dr. Richard Schmitz. Meine Damen und Herren, Sie haben eine Fülle von Forderungen gehört und die österreichisch-israelische Gesellschaft schließt sich hier selbstverständlich an. Es geht darum zu erkennen, dass das iranische Regime in den vergangenen Jahren alles unternommen hat, durch Unterstützung der Hisbollah, der Hamas, um den Staat Israel zu bekämpfen. Es geht unserer Gesellschaft vor allem darum nachzuweisen, dass es Menschen gibt in diesem Land, die den Staat Israel lieben, die der Meinung sind, dass er in Frieden in Zukunft leben können muss. Und wir werden alles dazu tun, diese Argumentation auch in Zukunft zu unterstützen. Darüber hinaus sollten wir nicht übersehen, dass auch in unserem Staat ein als Antizionismus getarnter Antisemitismus wieder Fuß fasst. Und dass es hier wieder einen verdeckten Antisemitismus gibt, der sich darum, der aber dann, wenn es drauf ankommt, in Karikaturen durchaus sein wahres Gesicht zeigt. Wir sollten uns klar dazu bekennen, dass wir ein Staat sind, in dem alle Religionen frei ausgeübt werden können, wie auch in Israel. Und das verbindet uns ja mit Israel besonders, dass dort die Freiheit gewährleistet ist und alles, was hier verleumderisch behauptet wird, in keiner Weise zustimmt. Und wir sollten uns klar sein, dass Israel ein Vorposten unserer Weltanschauung im islamischen Raum ist. Deshalb ist es ja für die Iraner eine solche Wunde. Und deshalb arbeiten sie so dagegen und deshalb träumen sie davon, diesen kleinen Raum wieder zu gewinnen. Und wie sie auch bekennen, die Israelis, sprich die Juden, ins Meer zu treiben. Wir wollen das nicht. Wir wollen Israel unterstützen, wo es geht, und werden das sicher auch in Zukunft tun. Vielen Dank, Präsident Schmidt. Als nächste Rednerinnen darf ich zum Mikro bitten Vicky Spielmann und Karin Stanger von den Grünen und alternativen Studentinnen. Ja, hallo, heute einen schönen Tag zu einem nicht so schönen Event. Das ist eine Gruppenposition, deswegen werden wir es auch zu zweit vorlesen. Geht es um Antisemitismus, hat ein stets das Bild deutschnationaler Burschenschafter und Neonazis vor Augen. Doch diese Akteurinnen sind nicht die einzigen, die Antisemitismus reproduzieren und propagieren. Sowohl Islamistinnen als auch Verschwörungstheoretikerinnen und die sogenannte antiimperialistische Linke greifen gerne auf antisemitische Feindbilder und die Dämonisierung von Israel und Jüdinnen und Juden zurück. Hier wollen wir als GRAS ein Zeichen gegen jede Form von Antisemitismus setzen. Wieso ist der Al-Quds-Tag antisemitisch? Der von Ayatollah Khomeini 1979 eingeführte Al-Quds-Tag richtet sich in erster Linie gegen Israel. Das iranische Regime ruft unter diesem Tag alle islamistischen Kräfte dazu auf, Jerusalem zurückzuerobern und den Judenstaat Israel auszulöschen. Hierbei wird der Kampf gegen Israel mit dem universellen Kampf gegen Unterdrückung gleichgesetzt und suggeriert, dass mit der Vernichtung des Judenstaates Israel die Welt frei von Unterdrückung wäre. Juden und Jüdinnen wird vorgeworfen, die Presse sowie die Finanzwelt zu kontrollieren, Strippenzieherinnen im Hintergrund zu sein, die westliche Welt gegen den Islam aufzuhetzen und sich gegen die nicht-jüdische Bevölkerung zu verschwören. Juden und Jüdinnen sind demnach Feinde sowie das ultimativ Böse innerhalb der islamistischen Gesellschaft. Dies bedeutet eine Abgrenzung zu dem Begriff des Rassismus, da bei diesem eine feindliche Bedrohung von außen attestiert wird. Genauso verhält es sich mit dem Antisemitismus, der von der sich bereits gebildeten Querfront unter dem Deckmantel der Israelkritik betrieben wird. Die Grenzen zwischen Antisemitismus und Kritik an der israelischen Regierung verschwimmen zunehmend. Israel wird als eine feindliche, unterdrückende Staat inmitten einer sich selbst als emanzipatorisch bezeichneten arabischen Welt imaginiert, regelmäßig als Apartheidstaat verhetzt und mit dem Nationalsozialismus verglichen. Für die islamistischen Kräfte könne die arabische Befreiung nur über die Vernichtung der Achse des Bösen, nämlich Israels, erreicht werden. Die Argumentation der islamistischen Kräfte gegen den Staat Israel sowie der jüdischen Bevölkerung erinnern an die nationalsozialistische Agitation gegenüber Juden und Jüdinnen. Der Aufruf zur Vernichtung des Staats Israel durch das iranische Regime ist somit nichts anderes als blanker Antisemitismus in seiner extremsten Form. Die Antwort darauf heißt israelsolidarischer Antifaschismus. Als Studierendenfraktion mit dem Grundsatz Antifaschismus ist der Kampf gegen Antisemitismus in welcher Form auch immer einer, dem wir uns verschrieben haben. Dabei ist es uns wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Antisemitismus in verschiedenen Ausprägungen auftritt, zum Beispiel in Form des islamistischen und des strukturellen Antisemitismus, welche in westlichen Ländern seit der Shoah oftmals nicht als solche anerkannt werden und deshalb am gesellschaftsfähigsten sind. Für unsere politische Theorie und Praxis bedeutet dies, dass wir innerhalb und außerhalb der Linken eine klare Position beziehen und nicht wegschauen, wenn hunderte Antisemitinnen versuchen, in Wien aufzumarschieren. Wir glauben, dass es nach dem von Mitteleuropa und vor allem von Deutschland und Österreich ausgehenden Holocaust eine europäische Verantwortung gegenüber dem Schutzraum der Juden und Jüdinnen, nämlich Israel, gibt und wahrzunehmen ist. Für uns ist die Antwort auf den Al-Quds-Tag Israel solidarischer Antifaschismus. Auf Vorwürfe der antiimperialistischen Linken, wir würden dadurch unserem antirassistischen Anspruch nicht gerecht werden. Auf Vorwürfe der antiimperialistischen Linken, wir würden dadurch unserem antirassistischen Anspruch nicht gerecht werden, möchten wir als GRAS in aller Deutlichkeit sagen, es ist uns wichtig, dass der Kampf gegen Antisemitismus nicht gegen antirassistische Ansprüche ausgespielt wird. Beide Phänomene müssen benannt und kritisiert werden, aber sollten nicht gegeneinander verwendet werden. Weiters kritisieren wir den Umstand, dass die Al-Quds-Demonstration geschlechtergetrennt vonstatten geht. Das ist bezeichnend für die systematische Unterdrückung von Frauen und LGBTQI-Personen im arabischen Raum und vor allem im Iran. Zudem ist es uns wichtig, auf eine wesentliche Form des gegenwärtig existenten Antisemitismus hinzuweisen, nämlich auf den strukturellen Antisemitismus, der ebenso von linken, globalisierungs- und kapitalismuskritischen Gruppen reproduziert wird. Zumeist wird in sehr vereinfachten Erklärungsmustern eine Personifizierung und Schuldzuweisung vorgenommen, die stark von Feindbildern geprägt ist. Ein historisch gewachsenes antisemitisches Ressentiment kennzeichnet Jüdinnen als Kreditgeberinnen. Dies entstand unter anderem, weil Jüdinnen im Mittelalter Geldgeschäfte aufnehmen konnten, während es Christen verboten war. Zudem wurden die Jüdinnen in die Rolle der Händlerinnen gedrängt, da sie aufgrund Antijudaismus keine klassischen Berufe ausüben konnten. Diese Personifizierung des Kapitalismus ist ein strukturell antisemitisches, zumeist subtil auftretendes Ressentiment, welches von Nationalsozialistinnen verstärkt aufgegriffen wurde. In der Ideologie der Nazis wurde ein homogenes Kollektiv der Guten, das arische Volk, unterdrückt, getäuscht und ausgebeutet von einer verschworenen Gruppe der Jüdinnen, die über Produktionsmittel und über Kapital verfügten. Mit diesem Ressentiment wurden Jüdinnen zu den ewigen Bankerinnen und Betreiberinnen von Großkonzernen als unterdrückende, als kontrollierende Subjekte gekennzeichnet, denen die ausgebeutete Bevölkerung gegenüberstand. Die Antwort der Nationalsozialistinnen auf die Frage nach der Überwindung des Kapitalismus funktioniert über die Postulierung des guten, fleißigen, schaffenden arischen Volkes, dem der ewige Jude, der innere Volksfeind gegenüberstand und erst durch die Vernichtung des jüdischen Volkes bekämpft werden könne. Eine Linke, die sich dieser strukturell antisemitischen Argumentation zur Erklärung des Kapitalismus nach wie vor bedient, auch ohne dabei Jüdinnen als das Böse zu titulieren, reproduziert nach wie vor Antisemitismus. Daher erscheint für die GRAS vor allem eine fundierte Analyse der inneren und äußeren Zusammenhänge des Kapitalismus als essentiell, um linken Antisemitismus bereits in seiner Entstehung zu verhindern. Kapitalismus muss überwunden werden, indem die Frage nach der Verteilung von Wohlstand, Arbeit und Produktionsmitteln diskutiert und auf solidarische Weise beantwortet wird, ohne jedoch im Status quo das personifizierte Böse zu suchen. Darum heute und überall gemeinsam gegen jede Form des Antisemitismus. Für das schöne Leben. Vielen Dank den beiden Rednerinnen, Viktoria und Karin von den Grünen und alternativen Studentinnen. Als nächste Sprecherin darf ich auf die Bühne bitten, Ruth Contreras von Wissenschaft für Frieden in Nahost. Thank you. Der Al-Quds-Tag wurde von Ayatollah Khomeini im August 1979 eingeführt und ist seitdem ein Tag der allgemeinen Mobilisierung gegen Israel mit dem Ziel der Auslöschung Israels. Mahmoud Ahmadinejad forderte die Vernichtung Israels. Der aktuelle Präsident Hassan Rouhani ließ vor seiner Vereinigung in einer Rede zum Quds-Tag 2013 keinen Zweifel daran, dass sich an der Politik gegenüber Israel nichts ändern würde. Offiziell soll dieser Tag die Bindung der islamischen Welt an Jerusalem stärken und der Solidarität mit den palästinensischen Arabern dienen. In Wirklichkeit ist er Anlass für Kundgebungen gegen Israel und die westliche Welt. Wie in den vergangenen Jahren, so hat das Palästina-Komitee auch heuer wieder zu einer Kundgebung in Wien aufgerufen. Wie in den vergangenen Jahren werden sie wieder in einer angeblich friedlichen Demonstration unter dem Motto gemeinsam gegen Zionismus und Antisemitismus mit antisemitischen Parolen durch Wien ziehen und zur Auslöschung des Staates Israel aufrufen. Der Antizionismus spricht dem 1948 gegründeten Staat Israel, die sichere Zufluchtsstätte für Jüdinnen und Juden, das Recht auf seine Existenz ab. Israel wird pauschal als negative Kraft verdammt und alleine für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht. Daraus resultiert die Forderung nach der Vernichtung des Staates Israel, die natürlich auch eine Diskriminierung von Jüdinnen und Juden bedeutet. Der Antizionismus ist also eine Form von Antisemitismus, der sowohl bei radikalen Linken als auch bei Rechtsextremisten und Islamisten zu finden ist. Seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 haben auch Rechtsextremisten enge Kontakte zum Iran. In ihren Parolen sind sie von linken Antizionisten und Israel-Gegnern kaum zu unterscheiden. Holocaust-Leugner haben wiederholt Zuflucht im Iran gefunden. Der staatliche iranische Rundfunksender Islamic Republic of Iran Broadcasting, der auch ein deutschsprachiges Auslandsprogramm hat, bekannt als Radio Iran, ist in rechtsextremen Kreisen sehr beliebt und auch bei Antisemiten und Holocaust-Leugnern sehr gefragt. Sie sind auch sehr gefragte Interviewpartner. So wird in einem Artikel vom 19. Juni 2015 unter dem Titel »Warum viele Zionisten Verfassungsfeinde sind« wieder der Holocaust relativiert. Zitat: »Der heutige Zionismus ist ohne Holocaust nicht denkbar und entsprechend wird der Glaube an den Holocaust höher definiert als der Glaube an Gott.« Und Rafsanjani sprach anlässlich einer Sitzung zur Koordination und Beaufsichtigung der Freien Universität Teheran von der Abscheu vor Israel im Zusammenhang mit einem Aufruf zur Mobilisierung für den Quds-Tag. In einer Rezension des Buches Los Lobbies Sionistas de España des Antisemiten Manuel Galeana Ross vom 10. Februar 2014 »Die Zionisten fürchten die Macht der Schreibfeder«, veröffentlicht auf der deutschsprachigen Seite von Radio Iran, wird der Druck auf sogenannte unabhängige Autoren, die den Holocaust leugnen, wie David Irving, Roger Garaudy und Robert Faurisson, kritisiert. Vor einer Woche hat der iranische Freitagsprediger Ayatollah Mohammed Emani Kashani ebenfalls über Radio Iran alle Muslime, Schiiten wie Sunniten zur Einheit und Geschlossenheit gegenüber der Verschwörung der Feinde des Islam aufgerufen. Die Feinde des Islam würden alles tun, um Muslime gegeneinander auszuspielen und Krieg unter den Muslimen anzuzetteln. Terroristische Gruppen wie der Islamische Staat, IS oder Taliban seien alle Produkte des Zionismus und des Weltimperialismus. So sagte am vergangenen Mittwoch der iranische Minister für arabische und afrikanische Angelegenheiten, dass, Zitat, das zionistische Regime Israels, der Hauptsponsor und Gewinner der terroristischen Akte von ISIS in der Region sei. Wenn also heute wieder nicht weit weg von hier für ein freies Palästina und angeblich ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Religionsgemeinschaften demonstriert wird, dürfen die antisemitischen Parolen nicht überhört, die antisemitischen Transparente nicht übersehen werden. Auch wenn die iranische Regierung, die wieder zum internationalen Al-Quds-Tag aufruft, vorgibt, ein glaubwürdiger Verhandlungspartner für ein Abkommen zum Atomprogramm Teherans zu sein, darf nicht vergessen werden, dass die Drohungen des Iran gegen den einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten ernst zu nehmen sind und an ihrer Aktualität nichts verloren haben. Daher gemeinsam gegen den Al-Quds-Tag in Wien. Vielen Dank, liebe Ruth Contreras. Und als nächsten Sprecher möchte ich zum Mikrofon bitten Professor Rudi Gelbart. Er ist auch im Vorstand der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft, KZ-Überlebender und Zeitzeuge, Mitwirkender bei Die letzten Zeugen im Burgtheater und wird jetzt sich an euch richten. Liebe Freunde, ich wurde gefragt, warum ich heute hier sprechen soll. Und meine Antwort ist, deshalb, weil Juden in Europa getötet wurden, nur weil sie Juden waren in den letzten Jahren, in Toulouse, in Brüssel, in Paris und in Kopenhagen. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Als ich zwischen 1942 und 1945 Häftling im Konzentrationslager Theresienstadt war, ich bin jetzt 85, habe ich 5 grandiose Männer kennengelernt, linkssozialistische, zionistische Jugendfunktionäre. Sie waren unglaublich historisch gebildet und informiert und sie wurden alle 5 in der Menschenvernichtungsfabrik Auschwitz II, Birkenau, ermordet. Und wir Juden sind der Meinung, wenn wir die Namen nennen, leben sie weiter. Es ist Fredi Hirsch, Aaron Menscher, Sigi Kwasniewski, Hardy Blaut und Louis Löwy. Unvergessliche Menschen, Idealisten. Warum erwähne ich sie? Ich möchte heute einen gewissen historischen Überblick geben. Sie erzählten uns von den vorausschauenden, richtigen Prognosen der großen zionistischen Funktionäre. Und ich beschäftige mich Jahre damit, diese Und es fasziniert mich so, wie richtig diese Prognosen waren. Und ich möchte Ihnen einige hier zur Kenntnis bringen. 1933, kurz nach dem Machtantritt von Hitler, hat Ben-Gurion Folgendes gesagt. Nicht nur die deutschen Juden sind bedroht. Hitler, 1933, bedroht die Existenz aller Juden. Und Hitler, das war die dritte Prognose, wird einen Revanchekrieg führen gegen Frankreich und Polen und auch einen Krieg gegen die Sowjetunion. Nochmals 1933. Und jetzt kommt die wichtigste Prognose. Er sagte, nur in einem Winkel der Welt stellen wir einen wichtigen, wenn auch nicht ausschlaggebenden Faktor dar. Hier werde die Entscheidung über die Zukunft des jüdischen Volkes fallen in Palästina, nämlich in Palästina. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, als wir aus den Konzentrationslagern kamen, meine fast ganze Familie wurde ermordet, 19 Menschen, so war die Gründung des Staates Israel für uns, man kann es gar nicht ausdrücken, das, was wir im KZ immer erstrebt haben. Und am 25. November 1936 sagte Chaim Weizmann, der spätere Präsident Israels, vor der Biel-Kommission auch wie ein Prophet, er sagte Worte, wörtlich, in seinen Memoiren. Ich sprach von den 6 Millionen Juden, eine bittere und unbewusste Voraussage jener Anzahl, die kurz darauf von Hitler ausgerottet wurden, die an Orten zusammengepfercht lebten, besonders im Osten, wo sie unerwünscht waren und für welche die Welt in Orte zerfiel, wo sie nicht leben konnten und wo sie auch nicht leben durften. Für sie bedeutete eine Einwanderungserlaubnis nach Palästina die größte Wohltat. Einem von 20 oder 30 wurde sie vielleicht, und für diesen bedeutete sie dann die Rettung. Und 1937 hat der Zionistenführer Wladimir Schabotinsky vor der Biel-Kommission gesagt, genauso prophetisch wie Ben-Gurion: Wir müssen Millionen retten, viele Millionen. Und dann, liebe Freunde, kam die große Katastrophe, das singuläre Verbrechen. Nach dem neuesten Forschungsstand wurden ermordet 2/3 des europäischen Judentums aus 25 Ländern, darunter 1,5 Millionen Babys, Kinder und Jugendliche. Sie wurden ermordet durch die Massenerschießungen der Einsatzgruppen, diesen Schlachthäusern auf Rädern, die von Stadt zu Stadt und von Ort zu Ort fuhren. Sie wurden ermordet in der zweiten Aktion durch die Gasautos und in der dritten Aktion wurden sie ermordet in den 6 Menschenvernichtungsfabriken Auschwitz II Birkenau, Majdanek II Lublin, Treblinka, Belzec, Sobibor und Chełmno. Und zuletzt, und das ist jetzt sehr wichtig für Ihre Gegenargumentation, der große Historiker Walter Laqueur schreibt in seinem Buch über die Geschichte des Staates Israels, und das verbreiten Sie bitte, wenn Sie in Diskussionen verwickelt werden. Denn es gab immer Wegkreuzungen, es hätte anders kommen können. Hätten die Araber 1937 den Biel-Plan akzeptiert, dann wäre der jüdische Staat auf die Küstenebene zwischen Tel Aviv und Haifa beschränkt gewesen. Hätten sie den Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947 nicht abgelehnt, dann wäre der größte Teil Palästinas in ihren Händen verblieben. Und nun kommt der entscheidende Satz. Mit dem Aufstieg Hitlers wurde es für die Juden zu einer Frage von Leben und Tod. Und daher empfanden sie keine Gewissensbisse, denn die Gefahr, die ihnen drohte, war die physische Ausrottung. Das Schlimmste, das den Arabern passieren konnte, war die Teilung Palästinas und Minderheitsstatus in einem jüdischen Staat für einen Teil von ihnen. Und deshalb lassen wir uns auch nicht von Politikern etwas vormachen. Und es war der Chefdelegierte Ron Prosor, der israelische bei der UNO, der vollkommen richtig gesagt hat, Israel ist der leeren Versprechungen von europäischen Staats- und Regierungschefs müde geworden. Das jüdische Volk hat ein langes Gedächtnis. Wir werden niemals vergessen, dass sie uns in den 1940er Jahren im Stich gelassen haben. Sie haben uns 1973 im Stich gelassen und sie lassen uns heute wieder im Stich. Und als letztes, die letzten Worte der unvergesslichen Golda Meir in ihrer Autobiografie Mein Leben, wo sie sagt, kann man nicht immer von uns erwarten, dass wir auf die Ratschläge anderer hören und ihnen folgen. Wir müssen uns die Fähigkeit erhalten und den Mut, die Dinge auch weiterhin so zu sehen, wie sie wirklich sind und so zu handeln, wie unser fundamentaler Selbsterhaltungstrieb es uns gebietet. Das ist die Lehre, die gerade wir, die überlebenden Shoah, gezogen haben. Alles Gute, liebe Freunde. Vielen Dank, Rudi Gelbart, für deine wichtige Botschaft hier an uns. Und auch deinen Appell an die Regierenden. Wir können nur hoffen, dass er noch rechtzeitig gehört wird. Als nächster Sprecher steht Stefan Griegert schon hier bei mir. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien und wissenschaftlicher Direktor vom Stop the Bomb. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mir eine große Ehre, gleich im Anschluss an Rudi Gelbart hier sprechen zu dürfen. Genau das, was Rudi Gelbart uns hier nochmal geschildert hat über den Holocaust, über die Shoah, das wird vom iranischen Regime bis zum heutigen Tag geleugnet. Es wird in Abrede gestellt. Die Holocaustleugnung im Iran ist keine Spezialität von Mahmoud Ahmadinejad gewesen, sondern alle Fraktionen des iranischen Regimes betreiben die Leugnung des Holocaust. Ob es der angebliche Reformpräsident Mohammed Khatami gewesen ist, ob es Ali Akbar Hashimi Rafsanjani gewesen ist, ob es Ahmadinejad gewesen ist, ob es heute Hassan Rouhani ist oder ob es der oberste geistliche Führer im Iran ist, Ali Khamenei, sie alle stellen die historische Realität des Holocausts in Abrede. Uns wird seit der Wahl von Hassan Rouhani immer wieder erzählt, es hätte sich etwas geändert im Iran. Es sei gar nicht mehr so schlimm. Und das ist schlicht und einfach eine Lüge. Hassan Rouhani ist nicht jener Reformer, nicht jener Moderate, als den man ihn uns verkaufen möchte, sondern er ist genauso, wie das hier auf dem Transparent steht, das freundliche Gesicht des Terrors. In allen substanziellen Bereichen hat sich nichts geändert im Iran unter Rouhani. Alle Fraktionen des iranischen Regimes drohen dem Staat Israel mit der Vernichtung. Der eben schon erwähnte Rafsanjani hat erst vor wenigen Tagen wieder ganz deutlich gesagt, dass Israel selbstverständlich vernichtet werden wird, von der Landkarte getilgt werden wird. Rafsanjani ist der wichtigste Ziehvater des aktuellen Präsidenten Rouhani. Und auch Rouhani selber hat sich in aller Deutlichkeit geäußert. Er hat letztes Jahr und er hat auch dieses Jahr am Al-Quds-Tag in Teheran teilgenommen und er hat dort von Israel als einem, Zitat, eiternden Tumor gesprochen. Nicht nur hat sich unter Rouhani nichts Wesentliches geändert im Iran, es hat sich nichts verbessert, in vielen Punkten ist es sogar deutlich schlimmer geworden. Die Hinrichtungszahlen unter Rouhani sind geradezu explodiert. Das heißt, unter diesem vermeintlichen Hoffnungsträger, diesen angeblichen Moderaten, werden deutlich mehr Menschen im Iran hingerichtet und zu Tode gefoltert als unter seinem Vorgänger Mahmoud Ahmadinejad. Und diese Verharmlosung von Rouhani und dem iranischen Regime bildet die Grundlage für jene Verhandlungen, die genau jetzt in kurzer Entfernung von hier am Theodor-Herzl-Platz mit diesem antisemitischen Holocaust-Leugner-Regime stattfinden. Nach allem, was wir bisher über diese Verhandlungen wissen, wissen wir, es kann dabei nichts Gutes herauskommen. Ganz im Gegenteil, wer auf diese Art und Weise mit dem iranischen Regime verhandelt, verschafft ihm eine Legitimität, die ihm die iranische Bevölkerung schon längst entzogen hat. Wer mit diesem iranischen Regime auf diese Art und Weise verhandelt, verschafft ihm Immunität gegenüber Kritik. Völlig egal, ob der neue iranische Außenminister Hisbollah-Terroristen lobhudelt, völlig egal, ob Rouhani von Israel als alterndem Tumor spricht, völlig egal, wie viele Menschen im Iran hingerichtet werden, der Westen will sich die angeblich ach so gute Stimmung bei diesen Verhandlungen nicht kaputt machen lassen und deswegen verlieren sie kein Sterbenswörtchen darüber. Und das Entscheidende bei diesen Verhandlungen, wenn es zu einem Abkommen kommen wird, dann wird es ein schlechtes, ein fatales, wahrscheinlich ein katastrophales Abkommen sein, denn es wird die Gefahren, die von dem iranischen Atomwaffenprogramm nicht nur für Israel ausgehen, nicht beseitigen, sondern es würde die Gefahren, die von diesem Atomwaffenprogramm ausgehen, institutionalisieren. Es würde diese Gefahren festschreiben und dem iranischen Regime ermöglichen, nun auch noch mit Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft an seinem Atombombenprogramm und vor allem auch an seinem Raketenprogramm weiterzuarbeiten. Deswegen stehen wir heute nicht nur hier, um gegen die Anhänger des iranischen Regimes und der Hisbollah zu demonstrieren, die genau jetzt am Ende des Grabens Richtung Ballhausplatz marschieren und ihre menschenverachtende und antisemitische Ideologie mitten in Wien propagieren, sondern wir stehen auch hier, um gegen die österreichische und gegen die europäische Iran-Politik zu demonstrieren. Unser Bündnis Stop the Bomb, das ich bereits 2007 gegründet hat, hat von Beginn an gesagt, wer mit diesem Regime Geschäfte treibt, wer dieses Regime auf einer politischen Ebene auf Augenhöhe behandelt, fördert dieses Regime. Wer mit diesem Regime Geschäfte treibt, und daran hat sich bis heute nichts geändert, ist verantwortlich dafür, dass sich dieses Regime weiter im Sattel halten kann und er fällt der iranischen Freiheitsbewegung, die dieses Regime lieber heute als morgen loswerden möchte, immer wieder in den Rücken. Auch heute ist es so, dass wer mit diesem Regime Geschäfte treibt, es diesen Leuten, den Ayatollahs, den Mullahs, den Pastoran im Iran ermöglicht, ihre Politik fortzusetzen. Und diese Politik besteht eben darin, Konferenzen zur Leugnung des Holocaust zu organisieren, Homosexuelle an Baukränen aufzuhängen, Frauen, die sich weigern, sich dem islamistischen Tugendterror zu unterwerfen, Salzsäure ins Gesicht zu schütten und Menschen, die sich politisch gegen dieses Regime wehren, einzukerkern, zu Tode zu foltern und ins Exil zu treiben. Und deswegen werden wir als Stop the Bomb auch weiterhin gegen die politische Liebedienerei mit diesem Regime demonstrieren. Wir werden protestieren, wenn Heinz Fischer ernsthaft als erstes westliche Staatsoberhaupt seit langer Zeit zu diesem Mörderregime fahren will. Und wir werden weiter dagegen aktiv vorgehen, wenn österreichische Unternehmen wie die OMV und andere mit diesem antisemitischen Holocaust-Leugner-Regime in aller Ruhe ihre Milliardengeschäfte abhalten wollen. Ich danke Ihnen sehr für die Unterstützung. Wir stehen gemeinsam heute hier, um zu zeigen, dass es nicht angeht, dass die Anhänger solch eines Regimes unbehelligt und unwidersprochen durch Wien ziehen können. Wir fordern Solidarität mit Israel und nieder mit der Islamischen Republik. Makba Jumhuri Islami. Vielen Dank. Bravo! Bravo! Vielen Dank, Stefan Griegert, für den nochmaligen Überblick über den Charakter dieses menschenverachtenden und gefährlichen Regimes, dessen Anhänger und Anhängerinnen heute schön brav geschlechtergetrennt hier unweit durch Wien ziehen. Viele Parteien in Wien haben sich, wie ich schon erwähnt habe, geäußert und das auch als Schande für Wien bezeichnet. Als nächste Gruppe wird uns einen Redebeitrag präsentieren, die Basisgruppe Politikwissenschaft von der Universität Wien. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde Israels, im islamischen Antisemitismus erscheint uns der Judenhass heute in seiner wahrscheinlich tödlichsten Gestalt. Im iranischen Regime findet der islamische Antisemitismus seine politische Entsprechung. Doch auch hier müssen wir darauf beharren, Der islamische Antisemitismus und das iranische Regime sind nicht der letzte Grund des Antisemitismus, auch nicht in seiner antizionistischen Formulierung. Wer es ernst meint mit der Solidarität mit Israel, wer es ernst meint mit dem Kampf gegen Judenhass, muss sich dessen gesellschaftlichen Gründen zuwenden, und das heißt der Gesellschaft des Kapitals. Kritik am islamischen Antisemitismus ist nicht zu haben ohne Kritik am Islam. Gleichermaßen ist treffende Kritik am Islam nicht zu haben ohne Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, innerhalb derer der Islam zur Ideologie taugt. Wer um diese Einbettung von Ideologie und Politik in den Gesamtzusammenhang kapitalistischer Verhältnisse vergisst, wird zur Apologetin der bürgerlichen Plattitüde, dass dies alles mit dem Kapitalismus nichts zu tun habe. Diese Plattitüde hat etwas Beruhigendes. Das Entsetzliche dieser Gesellschaft, welches sich im Antisemitismus konzentriert, verliert seinen Schrecken, wenn man sich zumindest damit trösten kann, dass es letztlich eine Ausnahme in einer im großen und ganzen heilen Welt darstellt. Die Liberalen sehen im Antisemitismus eine lästige Unterbrechung des alltäglichen Normalbetriebs. Im Iran sehen sie eine Störung der Weltgemeinschaft. Das Phänomen des Antisemitismus verwandeln die bürgerlichen Apologetinnen und Apologeten so in ein Problem einzelner Antisemitinnen und Antisemiten oder, was nicht weniger falsch ist, in ein angestammtes Problem einzelner Kulturen. Auf die Frage, warum müssen wir auch heute entschlossen Antisemitismus benennen und bekämpfen, wollen wir also nicht antworten, weil Antisemitismus leider noch immer nicht ausgestorben ist. Das ist die falsche Antwort. Antisemitismus ist kein Versehen. Er ist ein Sprössling dieser Gesellschaft, und deshalb ist die Kritik des Antisemitismus nur als Kritik der Gesellschaft zu haben. Auf die Frage, warum müssen wir auch heute bedingungslos solidarisch mit Israel sein, ist die falsche Antwort. Weil die Antisemitinnen und Antisemiten leider noch immer ihren Judenhass an Israel ausagieren. Der Antizionismus ist keine bedauerliche Kuriosität der Geschichte. Stattdessen stellen wir fest, dass die Existenz Israels, des jüdischen Staats, nicht von der Geschichte dieser Gesellschaft zu trennen ist. Israel wird sich wehren müssen, solange diese Gesellschaft den antisemitischen Wahn mit steter Notwendigkeit hervorbringt. Unter bestehenden Bedingungen bleibt das bürgerliche Glücksversprechen eine leere Hülse. Die Gesetze der Wirtschaft spotten jeder Vernunft, weil jede Verbesserung im Bereich der Technik und der Produktion statt Muße und Reichtum für alle nur Armut und Elend schaffen. Das alte Vertrauen in Gott wird so in neuer Form zu falschem Trost über die Enttäuschung der heutigen Gesellschaft. Die klassische Religionskritik ist machtlos gegenüber dem Begehren nach der selbstgewählten Täuschung über die soziale Natur. Doch nicht nur die Gläubigen Allahs lassen sich von der Kritik nicht beeindrucken. Auch für die Religionskritikerin bleibt die Aufklärung für gewöhnlich unvollständig. Denn sie machen es sich zum Grunde kritisierten Himmel allzu gemütlich und scheuen den Schritt auf die Erde. In der Folge verhimmelt die selbstgefällige Religionskritik die Zustände auf Erden als natürlich und alternativlos. Doch unter kapitalistischen Bedingungen ist Mensch letztlich nur, wer sich als kapitalproduktiv erweist oder zumindest gewillt ist, ein proaktives Bewerbungsverhalten an den Tag zu legen und sich selbst als Arbeitskraft zuzurichten. Weil die Bürgerinnen und Bürger das Glücksversprechen so umgemünzt haben, dass es besagt, Erfolg oder Untergang hängen vom souveränen Willen ab, suchen sie die Gründe des Elends im persönlichen Unwillen zur Produktivität. Wer glaubt, diese Gesellschaft sei in der menschlichen Natur angelegt, tendiert dazu, bei jeder Störung des kapitalistischen Betriebs auf Tätersuche zu gehen. Überall wird nach sogenannten Asozialen, sogenannten Parasiten, sogenannten Spekulanten und sonstigen Volksverrätern gefahndet, die Schuld an der Misere haben sollen. Mit dem daraus resultierenden Wahn, die Harmonie der eigentlich perfekten Welt wurde durch eine Verschwörung von Cliquen hintertrieben und diese seien für Krise und Zerrücken verantwortlich, korrespondiert der Antisemitismus, der diese Irrationalität lückenlos rationalisiert. In der fantasierten Verschwörung des Judentums spalten die Antisemitinnen und Antisemiten all diejenigen Momente von der kapitalistischen Gesellschaft ab, die sie als verwerflich und negativ ansehen, wie Geld, Zinsen, müheloses Glück, sexuelle Freiheit, weibliche Sexualität. Im Kontrast dazu wird das eigene Kollektiv als nützlich, rein und natürlich gesetzt. Die ehrliche und schaffende Arbeit im Nationalsozialismus oder die Gemeinschaft der Gläubigen im Islam wird gegen das zersetzende und entwurzelte Kapital in Anschlag gebracht. Ähnlich den reaktionären europäischen Bewegungen identifiziert auch der Islamismus die Zeit der Aufklärung und ihre zum Maßstab gesetzten Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit dem Judentum. Zivilisation und Barbarei stehen nicht nur bei oberflächlicher Betrachtung als pure Gegensätze gegenüber. Die Rede vom kontinuierlichen Fortschritt ist vor allem eine Verschleierung des schrecklichen Potenzials, über das die Geschichte des 20. Jahrhunderts Aufschluss gibt. Wie die Krise ein inneres Moment der Ökonomie ist, trägt die Zivilisation ihren Umschlag in die Barbarei in sich. Im Klartext, was die bürgerliche Gesellschaft an Freiheit hervorgebracht hat, gilt es sowohl gegen islamistische Bewegungen als auch gegen seine eigene Tendenz zu verteidigen. Es ist kaum ein Zufall, dass erst die Ablösung der kolonialen Regime im arabischen Raum durch despotische Modernisierungsregime scheitern musste, bevor islamistische Bewegungen an Einfluss gewannen. Gleich wenig verwundert ist, dass der Islamische Staat große Folgen in der Rekrutierung von Jugendlichen in den Peripherien europäischer Städte verzeichnet. Unter diesen tristen Vorzeichen scheint es ein Bekenntnis gegen Antisemitismus mindestens angebracht, in das Bekenntnis gegen jeden Antisemitismus stimmen jedoch am bereitwilligsten die Antisemitinnen und Antisemiten selber ein. Nichts ist einfacher, als sich wortrecht von etwas abzugrenzen, das seit 1945 hochoffiziell seine Legitimität verloren hat. Wenn es sich nicht mehr schickt, Antisemit zu sein, wirft sich der Antisemit eben in die neue antizionistische Mode. Wenn also der Wiener Gemeinderat in der Erklärung vom Jänner dieses Jahres alle Formen des Antisemitismus entschieden verurteilt, hat er mit aller Entschlossenheit jeden Inhalt aus seiner Erklärung entfernt. Wer sich von allem abgrenzt, grenzt sich letztlich von nichts ab. Wenn ein SP-Gemeinderat Antisemitismus mit der Nichtakzeptanz des anderen identifiziert und für eine fehlgeleitete Institution hält, hat er mit äußerster Bereitwilligkeit den Judenhass zur unglücklichen Antipathie gemacht, die man offenbar nur richtig leiten müsse. Aber wenn im Bündnisaufruf diese lächerliche Erklärung zum Anlass genommen wird, alle antifaschistischen Wiener Politikerinnen und Politiker und die Zivilgesellschaft aufzufordern, sich mit Israel solidarisch zu zeigen, hat das Engagement sich von der Vernunft verabschiedet. Denn der österreichische Antifaschismus ist seit jeher berüchtigt, nicht zuletzt jener des Wiener Gemeinderats. Vor 5 Jahren beschloss dieser einstimmig eine Resolution, in der das brutale Vorgehen der israelischen Armee gegen die friedliche Hilfsflotte, also gegen den Antisemitenkonvoi von Hamas-Kollaborateuren, verurteilt wurde. Die Niederträchtigkeit dieser Resolution muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Erklärungsbedürftig hingegen ist, wie sich aus dieser Niederkraft die Einladung ins Bündnis ergibt. Noch dazu, wo die Resolution keine Zweifel daran lässt, wie sie zu Israel und Antizionismus steht. Unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen zur Lage in anderen Regionen der Welt sind okay, solange sie zu keiner Dämonisierung und Delegitimierung von Juden bzw. ihren Institutionen führen. Anstatt die Feindschaft gegen den jüdischen Staat offensiv anzugreifen, verbrieft die Resolution dadurch das Recht auf Israel-Kritik. Denn dämonisieren und delegitimieren wollte der Gemeinderat in seiner Resolution vor 5 Jahren bestimmt nicht. Ein Fall von diesem Frühling illustriert, was es heißt, gegen alle Formen des Antisemitismus zu sein. Einem Mieter drohte die Demogierung, weil er eine Israel-Fahne ins Fenster gehängt hatte. Mit Ausnahme der EKG interessiert das kaum jemanden, weder in der Politik noch in den Medien. Erst als der Mieter dazu aufgefordert wurde, auch die Mesusa aus dem Eingangstür zu entfernen, fühlte sich der zivil vergesellschaftete Antifaschismus auf den Plan gerufen. In einer Presseaussendung meint dazu eine grüne Gemeinderätin, dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es war, die Erklärung gegen Antisemitismus im Wiener Gemeinderat zu verabschieden. In Wirklichkeit zeigt dieser Vorfall letztlich genau eines. Wer Antisemitismus im Großen und Ganzen verurteilt, dem ist ein konkreter Antisemitismus ziemlich egal. Und umgekehrt kann Antisemitismus nur dann gezielt bekämpft werden, wenn man ihn bestimmt. Dazu gehört unbedingt die Solidarität mit Israel. Wer vom Hass auf Israel nicht reden will, ist ein schwacher Verbündeter im Kampf gegen Antisemitismus. Und wer vom Kapitalismus schweigt, wird blind gegenüber den Gründen des Antisemitismus. Ich danke der Basisgruppe Politikwissenschaft, die auch einen sehr selbstkritischen Beitrag auf unser Bündnis mit einbringt. Auch das ist wichtig und auch dafür ausgesprochen danke. Liebe Freundinnen und Freunde, als nächsten und abschließenden Redner möchte ich Andi Beham zum Mikro bitten von der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, Ich darf heute im Namen der Präsidentin der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich, Frau Kammerschauspielerin Elisabeth Roth, zu euch sprechen. Wir von der Aktion sehen uns dem Kampf gegen den Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen verpflichtet. Seit einigen Jahren bedeutet das auch ein Engagement gegen den auf Israel bezogenen Antisemitismus, der sich einmal links, antiimperialistisch, einmal rechts oder eben islamistisch artikuliert. Seit seinem Anfang unterstützen wir auch den Kampf gegen die Möglichkeit einer iranischen Atombewaffnung und gegen die Proteste gegen den sogenannten Al-Quds-Tag. Seit 1979 gehen auf Befehl des Revolutionsführers Khomeini weltweit zigtausend Fanatisierte gegen Israel und den Zionismus auf die Straßen, so auch heute in Wien. Vor allem in Berlin finden sich dann unter ihnen immer wieder auch Neonazis, die sich mit den Islamisten im leidenschaftlichen Hass auf Jüdinnen und Juden treffen. Neonazis mögen zwar Muslime in Europa nicht, aber sie ergehen sich in Begeisterungsstürmen für das iranische Regime und dessen Staatsdoktrin. Der Grund für diese Begeisterung liegt auf der Hand. Dennoch will ihn kaum wer wahrhaben. Die Islamische Republik Iran ist, in den Worten des amerikanischen Historikers Jeffrey Hirth, Zitat, nach Hitler-Deutschland das erste Regime, für das der Antisemitismus das zentrale Element seiner Identität bildet. Zitat Ende. Und, lässt sich ergänzen, es ist das erste Regime, das wieder offen mit einem neuen, nun atomaren Holocaust droht. Seit der Islamischen Revolution, die bezeichnenderweise von der ersten persischen Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion begleitet wurde, überschlagen sich Neonazis dementsprechend in Begeisterungsstürmen für das antisemitische Gewaltregime in Teheran. Gerade am Al-Quds-Tag wird dieser islamistische Antisemitismus weltweit auf die Straßen getragen. Schon 1979 machte Ayatollah Khomeini zu diesem Anlass deutlich, was die angedrohte Befreiung Jerusalems für Jüdinnen und Juden bedeuten würde. Der Revolutionsführer erklärte Imam Ali zu seinem Vorbild, weil dieser, Zitat, 700 Juden an einem Tag getötet hätte. Zitat Ende. Ebenfalls anlässlich des Al-Quds-Tages leugnet der dennoch als Reformer gehandelte damalige Präsident Rafsanjani 2001 den Holocaust. Und als ob es noch des Beweises, dass die Leugner des Holocaust einen weiteren Vorbereiten noch bedurft hätte, drohte Rafsanjani im nächsten Atemzug, Zitat, der Einsatz einer einzigen Atombombe würde von Israel nicht viel überlassen, während die islamische Nachbarschaft nur beschädigt werden würde. Zitat Ende. Und erst vor ein paar Tagen hat Rafsanjani Israel wieder einmal als einen vorübergehend existierenden Schwindelstaat bezeichnet, als ein, Zitat, fremdes Objekt im Körper einer Nation, das bald ausgelöscht werden wird. Tatsächlich wird im iranischen Erlösungsantisemitismus alles, auch das Leben von Muslimen, dem Primat der Reinigung der Welt vom Bösen in Gestalt der Juden und in einer apokalyptischen Endschlacht zur Vorbereitung der Wiederkunft des 12. Imam untergeordnet. In der iranischen Staatsdoktrin kommt dem antijüdischen Krieg der Charakter eines apokalyptischen Endkampfes zu. Der Massenmord an den Jüdinnen und Juden stellt eine notwendige Vorbedingung für das eigene Heil dar. Oder, in den Worten von Ayatollah Hussein Nouri Hamdani, Zitat, die Juden müssen bekämpft werden, um die Ankunft des verborgenen Imam vorzubereiten. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieser Staatsdoktrin wird nicht nur die Begeisterung und Solidarisierung seitens deutsch-österreichischer Neonazis nachvollziehbar, sondern auch die iranische atomare Bedrohung virulent. Der Antisemitismus bezieht auch in seiner iranischen Version seine massenmörderische Dynamik aus der Verbindung mit dem apokalyptischen Messianismus. Ein atomarer Angriff auf Israel würde theologisch begründet werden und es ist davon auszugehen, dass ein von apokalyptischen Visionen angetriebener geistiger Führer oder Präsident fähig wäre, große Teile der Bevölkerung seines Landes zu opfern, nur um den jüdischen Staat zu vernichten. Im iranischen Erlösungsantisemitismus wird alles, also auch die eigene Existenz, dem Primat der Reinigung der Welt vom Bösen in Gestalt der Juden untergeordnet. John Khomeini dekretierte, selbst wenn die ganze Welt gegen uns aufsteht und uns vernichtet, haben wir doch gesiegt. Zitat Ende. Liebe Freundinnen und Freunde, wir glauben nicht, dass ein Dialog mit diesen Fanatisierten möglich ist. Wer das, wie es in der iranischen Kriegshetze heißt, Krebsgeschwür Israel ausmerzen will, hat jede Berechtigung zu Verhandlungen auf Augenhöhe verloren. Wer glaubt, dass sein eigenes Heil an die Vernichtung von Jüdinnen und Juden gekoppelt ist, stellt sich selbst außerhalb jeder Dialogmöglichkeit. Die Feinde der Jüdinnen und Juden sind die Feinde von uns allen. Mit ihnen ist kein Dialog zu führen, sie sind vielmehr zu bekämpfen und daran zu hindern, dass sie ihren Wahn blutige Wirklichkeit werden lassen. Danke. Vielen Dank, Andi Beham, für deine Worte hier an uns. Und ich denke, da passt es nochmal, dass wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was unsere Forderungen heute sind von dieser Kundgebung. Solidarität mit der Freiheitsbewegung im Iran und der demokratischen säkularen Opposition im Iran und im Exil. Solidarität mit Israel gegen jeden Antisemitismus. Keine Staatsbesuche bei antisemitischen Regimes, keine Geschäfte mit Holocaust-Leugnern, für ein Totalverbot der Terrororganisation Hezbollah in Europa. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben nun alle Redebeiträge gehört, wir werden noch hier am Platz bleiben, wir werden noch ein bisschen Musik aufdrehen. Ich darf Sie auch nochmal auf unseren Infotisch hier verweisen. Hier können Sie Informationen abholen, Bücher anschauen, kaufen. Bleiben Sie noch etwas hier mit uns. Und ich danke Ihnen allen fürs Kommen. Und ich hoffe, dass wir uns nie wieder zu dieser Gelegenheit sehen müssen. Dankeschön. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. Together against anti-Semitism, no could stay, no support for the Iranian regime, solidarity with Israel, no to anti-Semitism. Thank you.